Der Gärtner. Nach Entwürfen des Hausherrn wird im Frühling auf dem dazugewonnenen Grund gleich neben den Obstbäumen ein nach Süden ausgerichtetes Bienenhaus für 12 Völker errichtet, sowohl um den Ertrag der Bäume zu steigern, als auch um eine Ausbeute an Honig zu erzielen. Neben dem Raum für die Bedienung der Stöcke gibt es dort einen Schleuderraum, und weil der Gärtner, der sich hervorragend auf die Imkerei versteht, von da an ohnehin alle Zeit, die er nicht bei der Gartenarbeit zubringt, den Bienen widmet, stellt er sich bald ein behelfsmäßiges Bett im Schleuderraum auf und siedelt schließlich mit Erlaubnis des Hausherrn ganz über. Die polnischen Zwangsarbeiter im Dorf erzählen, dass der Kartoffelkäfer längst die Oder überschritten hat und bereits dabei ist, Polen zu durchqueren. Im Sommer gießt der Gärtner zweimal täglich das Blumenbeet und die Zypresse auf der dem Sandweg zugewandten Seite des Hauses, ebenso die Rosen an der Terrasse zur Seeseite hin und die Forsythiensträucher, den Flieder und die Rhododendren an der Umfassung der großen Wiese. Einmal in aller Frühe und einmal bei Einbruch der Dämmerung. Er gewöhnt es sich an, Zigarre zu rauchen, um durch den Rauch die Bienen von sich fernzuhalten, wenn er auf der Schwelle des Bienenhauses sitzt und sich ausruht. Im Herbst hakt er das von der großen Eiche herabgefallene Laub zusammen und verbrennt es. Er sägt die trockenen Äste der Kiefern ab, zersägt sie, spaltet die Stücke und stapelt die Scheite im Holzschuppen auf. Das Mädchen. Jetzt weiß niemand mehr, dass sie da ist. Rings um sie ist alles schwarz, und der Kern dieser schwarzen Kammer ist sie. Dass es nicht einmal einen kleinen Spalt gibt, durch den Licht einfällt, soll ihr das Leben retten. Aber es macht auch, dass sie sich in nichts mehr von der Dunkelheit unterscheidet. Sie würde gern irgendeinen Beweis dafür haben, dass sie da ist, aber es gibt keinen Beweis. Sie, Doris, Tochter von Ernst und Elisabeth, 12 Jahre alt, geboren in Guben. Wem gehören jetzt noch, in solcher Dunkelheit, diese Worte? Während sie auf der kleinen Kiste sitzt und ihre Knie an die gegenüberliegende Wand stoßen und sie ihre Beine manchmal nach rechts, manchmal nach links schräg stellt, damit sie nicht einschlafen, vergeht Zeit. Wahrscheinlich vergeht Zeit. Zeit, die sie wahrscheinlich immer weiter und weiter entfernt von dem Mädchen, das sie vielleicht einmal war. Doris, Tochter von Ernst und Elisabeth, 12 Jahre alt, geboren in Guben. Es ist niemand mehr da, der ihr sagen könnte, ob diese Worte herrenlos sind und sich nur zufällig in diese Kammer, in diesen Kopf verirrt haben, oder ob sie wirklich zu ihr gehören. Zeit hat sich zwischen sie und ihre Eltern, zwischen sie und alle übrigen Menschen geschoben. Zeit hat sie mit sich fortgerissen und in diese dunkle Kammer gesperrt. Farbig ist nur noch das, woran sie sich erinnert, mitten in dieser Dunkelheit, die sie umgibt, deren Kern sie ist. Farbige Erinnerungen hat sie in ihrem vom Licht vergessenen Kopf, Erinnerungen von jemand, der sie einmal war, wahrscheinlich war. Wer war sie? Wessen Kopf war ihr Kopf? Wem gehörten jetzt ihre Erinnerungen? Lief die schwarze Zeit immer weiter, auch wenn der Mensch nur noch saß? Lief die Zeit immer weiter und riss selbst ein versteinertes Kind noch mit sich fort? Gurkenberg und Schwarzes Horn, Keperling, Hofte, Nackliger und Bulzenberg und Mindachsberg. Als der Onkel sie damals auf den Buckel der Kiefer hinaufhob, war ihr, als könne sie von so hoch oben tatsächlich all die unterseeischen Berge im Wasser erkennen, deren Namen ihr der Gärtner gesagt und die sie sich bis heute gemerkt hat. Auf der höchsten Erhebung stand der Kirchturm der versunkenen Stadt. Seine Spitze ragte hoch auf, stieß mit dem Wetterhahn beinahe bis hinauf in die Wellen. Und unten am Grund, wo das Wasser ganz ruhig war, auf den Straßen und Plätzen der Stadt, konnte sie, wenn sie die Augen zusammenkniff, sogar die Menschen erkennen. Sie gingen umher, saßen oder standen irgendwo angelehnt. Durch die glitzernde Oberfläche des Sees hindurch sah sie das stumme Gedränge all der gemeinsam mit ihrer Stadt versunkenen Bewohner, die sich, ohne atmen zu müssen, ganz natürlich im Wasser bewegten, im ewigen Leben nicht anders gingen, saßen oder standen als zuvor auf der Erde.